Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 121. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge ist wieder einmal formatfüllend geraten. Joggende Hörer und Hörerinnen können daher getrost die lange Route einschlagen und ich darf mich darauf beschränken, Matthias Zech als Sendungsgast zu begrüßen. Sudermann. Fast auf den Tag gleichzeitig mit Hauptmann trat Sudermann ans Licht. Die beiden galten zunächst allgemein als Dioskuren, auch bei der Fachkritik. Brandes schrieb 1891, es sei dem fremden Kritiker nicht möglich, die Opposition zu teilen, die sich von gewissen Seiten gegen Sudermann rege. Er weiß, dass in einer Gruppe die bittersten Gefühle gegen jene entstehen, die nur durch eine Nuance von ihr getrennt sind. Vor der Uraufführung der Ehre sagte Oskar Blumenthal, der damalige Direktor des Lessing-Theaters, zu einem Stubenmädchen, das im Namen ihrer Herrin bat, man möge ihr die Karten zur Premiere gegen Sitze für den nächsten Tag umtauschen. Sagen Sie Ihrer Gnädigsten, sie soll die Billets nur ruhig behalten, denn morgen ist Faust. In den wird sie noch oft gehen können. Aber die Ehre kriegt sie nur heute Abend zu sehen. Hierin sollte er sich aber als schlechter Prophet erweisen, denn es wurde einer der größten Erfolge der deutschen Theatergeschichte. Die Ehre ist streng nach dem Modell des französischen Thesenstückes gearbeitet. Trast ist der klassische Typus des Raisonneurs, der lediglich zur Enunziation von Aphorismen auf die Bühne kommt und zugleich des Onkels aus Amerika, dessen Millionen alle dramatischen Konflikte lösen. Vom Parler à part wird reichlich Gebrauch gemacht. Einmal sogar in zweiter Potenz, wo Trast auf eine Bemerkung der alten Heinecke für sich sagt, Einfall, du sprichst wie eine Mutter, und sich besinnend hinzufügt, Pfui Trast, das war nicht schön. Auch Vorder- und Hinterhaus sind keineswegs als menschliche Milieus gemalt, sondern als zwei wirksam kontrastierte Theaterkulissen. Zudem bewegt sich der geistreiche Dialog des Salons in unerträglich gespreiztem Zeitungspapierdeutsch. Über keinen Schriftsteller des letzten Menschenalters ist so viel geschimpft worden wie über Sudermann. Und zwar aus fast allen Lagern. Die Naturalisten verschrien seine Dramen als parfümierten Kitsch, während die Klassizisten ihm schmutzigen Realismus vorwarfen. Die Artisten nannten ihn einen ledernen Moralisten und die Ethiker fanden ihn lüstern und frivol. Es hieß, er stehle mit der größten Keckheit geistiges Eigentum, betrüge das Publikum und entlocke ihm mit nichtswürdigen Kniffen Zeit und Geld. Wenn es ein Gremium der dramatisierenden Laufleute gäbe, so hätte es ihn zweifellos wegen unlauterer Konkurrenz ausgestoßen. Es ist nun sicher richtig, dass von der Bühne schon reinere und tiefere Töne gehört wurden, als Sudermann sie angeschlagen hat. Es ist richtig, dass er immer an der Oberfläche geblieben ist, dass er im Zeitalter Ibsens eine Theaterliteratur gepflegt hat, die noch immer aus dem Schminktopf ihre stärksten Wirkungen holte und, während Hamsun, Maeterlinck und Shaw ihre psychologischen Differentialkalküle aufstellten, sich noch immer mit der rohen Schwarz-Weiß-Technik begnügte, der Scribe, Sardou und Fuyet ihre bewährten Wirkungen verdankten. Aber das alles sind doch noch keine Kapitalverbrechen. Alle Welt rief, das ist kein Dichter, sondern ein verlogener Macher. Es ist aber recht fraglich, ob sich, zumal auf dem Gebiet des Theaters, eine so scharfe Grenze zwischen Macher und Dichter ziehen lässt. Wir sahen im dritten Buche, dass auch Schiller in vielem ein raffinierter Fesseur war. Und häuft nicht Wagner ebenfalls Effekte auf Effekte, dem er spannt, scheinbar löst, um dann erst recht zu spannen, die Aufmerksamkeit bald konzentriert, bald zerstreut, bald irreführt, hier brutal losschlägt, dort listig zurückhält, kurz alle Hilfsquellen seiner Intelligenz und Fantasie dazu benutzt, um das Publikum in völlig hingegebener Erwartung und Erregung zu erhalten? Und hat nicht schon vor mehr als zwei Jahrtausenden Euripides ganz dasselbe getan? Das Handwerk ist schließlich der goldene Boden aller Kunst, wenn es auch noch nicht die ganze Kunst ist. Und verlogen bis zu einem gewissen Grade alles Theater. Dafür ist es ja eben Theater. Der Schauspieler bemalt sich blau, weiß und rot wie ein Hottentottenpriester. Er tritt in eine so scharfe und grelle Beleuchtung, als ob er ein anatomisches Demonstrationsobjekt wäre. Er muss so laut, so deutlich und so pointiert sprechen, wie es im Leben höchstens ein Geistesgestörter tut. Er muss durch starke Blicke, vielsagende Pausen, wohlüberlegte Gesten alles vierfach unterstreichen, sonst fällt es unter den Tisch. Es ist nun aber doch ganz natürlich, dass auch der Text, der für die Bühne geschrieben wird, dementsprechend etwas Geschminktes, Überbelichtetes, Pedalisiertes haben muss. Ist es denn wirklich eine so unverzeihliche Sünde, niemals langweilig zu sein? Und trotz oder mit seiner hohlen Mache hat es Sudermann zustande gebracht, eine ganze Reihe von Figuren zu schaffen, die einprägsam, scharf umrissen und selbstständig auf der Bühne stehen, die, wenn sie auch nicht wirklich leben, doch sehr wohl imstande sind, auf den Brettern 3 Stunden lang ein starkes und eindrucksvolles Dasein zu führen und die daher auch Künstler vom Range Mitterwurzers und der Duse immer wieder zur Darstellung gereizt haben. Es ist ihm ferner gelungen, mit jenem echten Theaterblick, der nur sehr wenigen gegeben ist, eine Anzahl von höchst suggestiven Szenenbildern zu stellen, wie zum Beispiel den prachtvollen Schluss des Johannes, die Atelierszene in Sodoms Ende, den Einakterzyklus Morituri, der als Ganzes sowohl wie in seinen Teilen eine überaus bildhafte Konzeption ist, und noch vieles andere. Woher also diese fanatische Verachtung und Empörung? Die Frage beantwortet sich damit, dass die Natur Sudermann, was reines Theatertalent anlangt, geradezu verschwenderisch ausgestattet, dabei aber leider vergessen hatte, ihm irgendeine andere, noch so landläufige und billige Begabung dazu zu schenken. Und dieses groteske und abstoßende Missverhältnis war es allem Anschein nach, das so aufreizend wirkte. Er besaß die Sprache, die Gesten, die Gehirnstruktur, die man braucht, um zu 2000 Menschen so reden zu können, dass sie gespannt zuhören. Er brachte keine Gedanken, aber etwas, das im Bühnenrahmen fast ebenso aussah. Keine Leidenschaften, aber ein Feuerwerk, das bei verdunkeltem Zuschauerraum sehr wohl dafür gehalten werden konnte. Keine echten Konflikte, aber eine Maschinerie, die ein ganz ähnliches Geräusch hervorbrachte. Eine Menge kaschierter, funkelnder, mit Goldpapier überzogener Dinge, die sich in der Abendbeleuchtung höchst vorteilhaft präsentierten. Aber es fehlte ihm an den primitivsten Hemmungen. Er besaß fast gar keinen ordnenden, richtenden, sichtenden Verstand. Er erinnerte darin an einen Schmierenschauspieler. Er wollte ununterbrochen blenden, sich zeigen, sein Rat schlagen. Durch diese unerträgliche Koketterie grenzte er oft geradezu ans Lächerliche. Sie beruhte aber, wie dies bei Eitelkeit ja immer der Fall ist, einfach auf einem Intelligenzdefekt. Stets fährt mitten in seine interessanten, gut geführten und sogar klugen Reden plötzlich irgendeine entsetzliche Banalität, eine monströse Taktlosigkeit. Eine zweite, dritte, vierte folgt und in wenigen Minuten stehen wir unter einem betäubenden Platzregen von Plattitüden voll albernster Aufgeblasenheit und Geschmackswidrigkeit. Und damit steht ein zweiter katastrophaler Defekt Sudermanns in Zusammenhang. Er besaß nicht einen Funken Humor. Humor braucht aber niemand dringender als der Dramatiker, nicht bloß der komische, sondern ebenso sehr der tragische. Denn seine Wurzelkapazität besteht in dem Talent, das Erdengeschehen und alle darein verwickelten Menschen von oben und von allen Seiten erblicken zu können. Und dazu darf er weder sich noch seine Gestalten ernst nehmen. Dies ist der gemeinsame Familienzug aller Theaterdichter von Kalidasa bis Kaiser und die 3 größten Dramatiker der Weltliteratur. Es sind nach unserer Ansicht Euripides, Shakespeare und Ibsen, waren zugleich jene, die ihre Welt am allerwenigsten ernst nahmen. Hätte Sudermann aber nur so viel Humor besessen wie der erste Charakterkomiker eines mittleren Stadttheaters, nur so viel Geschmack wie ein besserer Tapezierer, und nur so viel Verstand wie ein Professor der Literaturgeschichte, so hätten seine Zeitgenossen in ihm vermutlich einen Theaterstern ersten Ranges begrüßen dürfen. Fontane. Von den Dichtern der älteren Generation hat nur Theodor Fontane den Anschluss an die junge Schule gefunden, als ein Spätreifer, der erst auf der absinkenden Lebensbahn seine saftigsten und rundesten Werke schuf. In ihnen herrscht eine milde Weisheit und geklärte Kultur, die bisweilen in Temperamentlosigkeit gleitet. Seine künstlerische Grundform ist die Anekdote, deren Wesen darin besteht, dass sie nur einen einzigen Zug gibt, der aber, wenn er genial erfasst wird, den dargestellten Charakter oder Vorgang fast erschöpft, zumindest leuchtend, reliefiert. Wie auf einem Relief sind bei ihm die einzelnen Figuren mit feinstem Gefühl für ihre angeborenen Größenverhältnisse abgemessen und ausgewogen. Und wie in der Anekdote ist der Grundton auf Humor, Ironie, lächelnde Überlegenheit gestimmt, auf die Pointe, die freilich oft unterirdisch, aber dadurch nur umso feiner ist, und auf eine gewisse Bagatellisierung und Entgötterung alles Irdischen, die aber nicht aus Nihilismus, sondern aus Humanität geboren ist. Er galt als Naturalist. In Wirklichkeit war er der überlebende Typ des feinen, genrefreundigen Menschenbeobachters aus dem Ancien Regime. Emigrantensprössling, Alt-Berliner, preußisches Rokoko. Dass er der naturalistischen Bewegung mehr Verständnis entgegenbrachte als seine Altersgenossen, ist nicht verwunderlich. Er begriff sie aus dem 18. Jahrhundert heraus. Auch Diderot hätte Hauptmann sofort kapiert und Lessing Ibsen, nämlich genau bis zu der Grenze, wo auch Fontane Halt machte, der ihm bei aller Anerkennung Spintisieren, Orakeln und Rätselstellen vorwarf. Während Lessings Kautelen etwa gelautet hätten: Der Dichter muss uns nicht sowohl zu Examinatoren als zu Liebhabern seiner Geschöpfe machen. Und während unser Verstand solch kalte Bildnergröße bewundert, dürfte unser Herz sie kleiner, will sagen, uns ähnlicher und menschlicher wünschen. Wedekind. Um dieselbe Zeit wie Hauptmann debütierte Frank Wedekind, der aber erst bedeutend später Beachtung erlangte. Er gehörte zu den Manieristen, über welche zu allen Zeiten vorhandene Gruppe Goethe in seinem Aufsatz Antik und Modern bemerkt: Wir bekennen, dass Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzu weit treiben, uns viel Vergnügen machen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talent geboren. Allein sie fühlen bald, dass nach dem Verhältnis der Tage sowie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern dass man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln und uns mit mehr oder minderem Glück allerlei Weltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Dezennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, bis zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höheren Sinnenart zurückkehrt. Wedekind wiederholte im Wesentlichen die Positionen des Sturm und Drang. Sein Realismus packt oft sehr stark, aber nicht wie ein wirkliches Erlebnis, sondern wie ein wüster Traum. Das Panoramatische alles Lebens haben vielleicht wenige so scharf und bunt reproduziert wie er. Aber trotzdem erfahren wir niemals den Eindruck der Realität, weil eines der Grundgesetze alles Lebens, die Kontinuität, bei ihm nicht zur Darstellung gelangt. Unlogisch, irrational, sprunghaft ist hier das wirkliche Leben auch, aber ein mysteriöses Band geht hindurch. Dieses Band fehlt in Wedekinds Dichtungen. Schiller sagte einmal, zum Dramenschreiben müsse man einen sehr langen Darm besitzen. Frank Wedekind war aber ganz abnorm kurzdarmig. In seinen Dramen herrscht Gedankenflucht oder, in die Sprache des Dramatikers übersetzt, Gestaltenflucht. Eines der wirksamsten Hilfsmittel des Theaterdichters ist das, was man beim Zeichnen Aussparen nennt. Aber bei Wedekind sind die leeren Stellen nicht weise künstlerische Ökonomie oder auch nur virtuoses artistisches Raffinement, sondern ganz natürliche Risse und Lücken, die daraus entstehen, dass er undicht arbeitet. Wir sagten im vorigen Kapitel, die Technik des Impressionismus erinnere an einen fortwährend intermittierenden, aber gerade dadurch immer stärker werdenden Wechselstrom. Bei Wedekind aber entsteht ganz einfach alle 5 Minuten Kurzschluss. Was seine Weltanschauung anlangt, soweit sie aus den einzelnen Aphorismenfetzen sich zusammenflicken lässt, so erweist sie sich als der bloße Negativabdruck der landesüblichen Sexualmoral. Der Philister dekretiert, jeder Mensch soll moralisch sein, worunter er versteht, dass wir unsere sämtlichen Geliebten heiraten sollen. Wedekind dekretiert, jeder Mensch soll unmoralisch sein, worunter er versteht, dass wir auf Dinge wie Jungfernschaft, Ehe, Treue, keinen Wert legen dürfen. Aber der zweite Standpunkt ist bloß der bequemere und ungebräuchlichere und keineswegs der freiere. Er ist nur die dogmatische Umdrehung des ersten. Man kann nämlich auch als Immoralist noch immer ein Philister sein. Jeder Mensch, der von der Ansicht ausgeht, dass die Gesetze, die für ihn gut sind, auch für die anderen gelten müssen, ist ein Philister. Die Freiheit hingegen besteht darin, dass jeder tut, was seine Individualität ihm vorschreibt. Wenn mich jemand zur Freiheit im Erotischen zwingen will, während es in meiner Natur liegt, diese Beziehungen als vorwiegend unfreie und gebundene aufzufassen, so beschränkt er meine Freiheit. Wenn jemand von mir verlangt, ich solle in moralischen Dingen kein Philister sein, obgleich gerade dies mir entspricht, so stellt er an mich ein philiströses Verlangen. Wedekinds Sexualphilosophie ist nichts als das gewendete Philisterium. Seine Theaterstücke gehören durchaus ins Gebiet der Sensationsdramatik. Die Ausstattung ist freilich glänzend und hochoriginell, was aber nicht hindert, dass alles, was man zu sehen bekommt, eine großartige Zirkusproduktion ist. Wie es ja auch Wedekind in einem Moment der Selbsterkenntnis im Prolog zum Erdgeist selber dargestellt hat. Die Monstervorstellungen eines genialen Clowns, Feuerfressers und Saltimbanks. Es ist alles da, Philosophie und Groteske, Kolportage und Psychologie. Manche Szenen könnten von Shakespeare sein und manche aus einem englischen Melodram. In dieser lärmenden Messbude ist für jedes Gaumenbedürfnis gesorgt. In seinem Grundwesen ist Wedekind ein dämonischer Karikaturist aus der Nachbarschaft Daumiers. Er hat nie etwas anderes geschaffen als böse Wachsmasken, grinsende Grimassen, baumelnde Hampelfiguren. Der gemeinsame Charakterzug aller seiner Gestalten ist eine grausige Schicksalslosigkeit. Sie sind lauter Om-Maschinen, schnarrende Mechanismen, an starren Drähten zappelnd. Gerade dadurch aber höchst erschütternd und suggestiv. Man wird an die Moritaten der Jahrmärkte erinnert und an die Szenen der Knockabouts. Häuserfronten tanzen, Laternenpfähle knicken ein, ein Mensch entpuppt sich als Fahrrad, ein anderer als Klarinette, einem Dritten schießt eine Rakete aus dem Hintern und ein Vierter schlägt ihm ein Beil in den Kopf, indem er sich teilnehmend erkundet, haben Sie das bemerkt? Die Wurzel von alledem ist Wedekinds Atheismus. Das Korrelat dazu bildet sein Amoralismus, der in der zweiteiligen Lulu-Tragödie kulminiert. Die Gestalt der Lulu hat innerhalb des Gesamtövres für Wedekind dieselbe Bedeutung wie der Faust für Goethe und Richard III. Für Shakespeare. Sie ist der äußerste Gegenpol Richards. Dieser die höchste Potenz des Bösen, aus tiefster Absicht und luzidester Bewusstheit, sie dasselbe völlig ohne Wissen und Willen. Dies erst ist die letzte Auflösung der christlichen Ethik. Der Gipfel der Gottleugnung ist nicht der Teufel, der schwarze Engel, der um seinen Sturz weiß, sondern der Engel ohne Seele. Maupassant. Dass der Nihilismus wie ein Familienfluch über den meisten Künstlern des Zeitalters schwebte, zeigt sich an einem so völlig anders gearteten Geist wie Maupassant. Dieser verkörperte ganz einfach den ewigen Typus des Geschichtenmachers, des Raconteurs, der berichtet, bloß um zu berichten, ohne den Ehrgeiz des Philosophen oder des Seelenanatomen, aus purer Lust am Beschreiben und Schildern. Alle Dinge, die sich je begeben haben, alle Dinge, die sich je begeben könnten, hat dieser passionierte Sammler in seinen Magazinen zusammengespeichert. Menschen, Beziehungen, Gesichter, Leidenschaften, Abenteuer, Alltäglichkeiten, ohne Kritik und Auswahl, alles Erzählbare. Für ihn gibt es nichts Interessantes und nichts Uninteressantes, alles gehört zu ihm, wenn es sich nur erzählen lässt. Sein Genre ist zeitlos, es ist nicht modern, es ist nicht alt, er wird niemals veralten, so wenig wie Boccaccio, weil er niemals neu war. Die Klarheit, Schärfe und Feinheit seiner Kontur ist kaum zu überbieten. Er verwendet die einfachsten Mittel und trifft dabei doch stets mit 3 oder 4 Strichen den Umriss einer Figur oder einer Situation so bewundernswert sicher, dass sie auf uns zuzuspringen scheint. Er war kein Impressionist wie die anderen, sondern ein einfacher Zeichner, aber mit einem magischen Bleistift. Dieses vollkommen Zeichnerische seines Wesens ließ ihn auch die kurze Novelle so sehr bevorzugen, das rasch und flüchtig geschaffene Skizzenblatt. Und auch darin unterschied er sich von den meisten seiner Pariser Kollegen, dass in ihm gar nichts Morbides war, aber auch nichts von ihrer wühlenden, fast pathologischen Arbeitskraft, sondern halb zum Pläsier, halb weil es nun einmal sein Metier war, warf er seine Sachen hin. Er war eine sehr glückliche Mischung aus Bauer und Großstädter. Genug Gourmet und Connoisseur, um alle Geschmäcke, Farben, Gerüche, Schwingungen der modernen Welt verständnisvoll nachkosten zu können, blieb er im Kern doch immer der fest in der Realität wurzelnde Normanne, der die Zusammenhänge mit der Natur noch nicht verloren hat und mit einem gesunden Tatsachenhunger und geraden Augen auf die Kunst losgeht, wie er denn auch im Leben ein Freund massiver Genüsse, schwerer Weine, dicker Zigarren, opulenter Soupers und gut gebauter Weiber war. Diese starke Sinnlichkeit war einer der besten Helfer seiner Kunst. Von ihr ist jeder Satz tingiert, den er geschrieben hat, einerlei, ob er einen Gedanken, eine Liebesszene oder eine Landschaft zur Darstellung brachte. Dabei kann man nicht eigentlich sagen, dass er mit den Dingen fühlt, die er schildert. Das heißt, er fühlt mit ihnen, aber bloß mit den Nerven, nicht mit dem Herzen, gewissermaßen rein peripherisch. Er erweist sich darin als der vollkommene Epiker, der identisch mit der Natur ohne Pathos vernichtet. Maupassants Herz bleibt unbewegt, er greift niemals Partei, er ist nicht das Opfer seiner poetischen Visionen. Er ist von derselben unpersönlichen Brutalität wie das Leben selbst. Er zeigt die Menschen nackt in ihren intimsten Gemeinheiten und Hässlichkeiten. Nie ist zum Beispiel der Spießer in seiner Selbstsucht und Rohheit, Plattheit und Aufgeblasenheit vernichtender geschildert worden als von Maupassant. Ebenso der Bauer, der bei ihm ein bösartiges, schlaues und gieriges Halbtier ist. Sein berühmtester Roman Bellamy ist ein riesenhaftes Arsenal der Niederträchtigkeiten sämtlicher Stände, Berufe und Gesellschaftsschichten. Auch vor den Kindern macht er nicht Halt. Er zeigt sie in allen ihren Perfidien und Unarten. Die Liebe ist bei ihm selten etwas anderes als eine raffinierte Form des menschlichen Betruges. Und die Ordinärheit des Ehelebens hat in ihm geradezu ihren klassischen Maler gefunden. Die Lektüre seiner Geschichten erzeugt daher fast immer eine tiefe Melancholie. Hier hat das Désenchantement de la vie seinen Höhepunkt erreicht. René ist Romantiker, Flaubert heimlicher Sentimentalist, Zola pathetischer Sozialethiker. Aber Maupassant ist nichts als das schneidende Satansgelächter über das verpfuschte Menschentier. In einer seiner schönsten Novellen, L'Inutile Beauté, lässt Maupassant Herrn Roger de Salins mit einem Freund im Zwischenakt ein philosophisches Gespräch führen, worin er unter anderem sagt: Weißt du, wie ich mir Gott denke? Als eine gewaltige, schöpferische Kraft, die in den Weltraum Millionen von Lebewesen sät, wie ein gewaltiger Fisch im Meere leicht. Er schafft, weil es sein Beruf als Gott ist, aber er weiß nicht, was er tut. Er ahnt nicht, was aus allen diesen verstreuten Keimen wird. Der Menschengedanke ist ein kleines Spiel des Zufalls, ein lokales, vorübergehendes, unvorhergesehenes Ereignis. Genauso unvorhergesehen wie eine neue chemische Mischung oder die Erzeugung von Elektrizität durch Berührung. Man braucht nur einen Augenblick nachzudenken, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass die Welt für Wesen, wie wir es sind, gar nicht geschaffen ist. Hier haben wir in wenigen Worten die Philosophie, die, man weiß nicht recht, den Ausgangspunkt oder das Ergebnis der Kunst Maupassants bildete. Es ist eine wahnwitzige Philosophie, eine Philosophie der Verzweiflung. Gott ein riesiger Hering und wir ein Samenschwaden im Ozean der Unendlichkeit. Und nun begreift man, dass der Dichter eines Tages bei aller scheinbar so kühlen und klaren Objektivität eben doch das Opfer seiner Visionen werden musste, dass die eigenen Gestalten ihm schließlich über den Kopf wuchsen und wie eine schwere, feuchte Wolke seine Sinne verfinsterten. Die Sezession. Die deutsche Malerei des Zeitalters war insofern das vollkommene Pendant zur deutschen Dichtung, als sie nur in ganz wenigen Werken bis zum Impressionismus vorgeschritten, vielmehr zumeist beim Naturalismus, ja nicht selten sogar bei einem Scheinnaturalismus stehen geblieben ist. Das entscheidende Ereignis war die Gründung der Münchner Sezession im Jahr 1893, der im Laufe des Jahrzehnts ähnliche Vereinigungen in Dresden, Wien, Düsseldorf, Berlin folgten. Ihr erster Präsident war Fritz von Uhde, der die Heilige Familie in der ärmlichen Zimmermannswerkstatt, die Apostel als schlechte Fischer und Handwerker, den Heiland inmitten heutiger Bauern, Schulkinder, Fabrikarbeiter malte. Die entrüsteten Konservativen vergaßen, dass die großen italienischen und flandrischen Maler es auch nicht anders gemacht hatten, ja, dass gerade durch taktvolles Modernisieren das ewige, allgegenwärtige, überzeitliche der evangelischen Heilsbotschaft erst sichtbar wird, die in jeder Seele neugeboren ans Licht tritt. Als ein Moderner wurde auch Leibl begrüßt und angefeindet, war es aber gar nicht, vielmehr ein einfacher Realist, wie es sie zu allen Zeiten gegeben hat, um nichts realistischer als der fast ein halbes Jahrtausend ältere Jan van Eyck. Er ist stumpf, stofflich, von edler Einfalt und Handwerkstüchtigkeit. Ein Meister im alten Sinne, wie es Peter Wischer und Hans Sachs waren. Er hat niemals etwas anderes gemalt als das, was er gesehen und nicht bloß gesehen, sondern durch treueste Beobachtung zu einem Teil seines Ich gemacht hatte. Es ist charakteristisch für seine Kunstanschauung, dass er, in Lohengrin geführt, nach dem ersten Akt ausrief: »Lasst mir aus, ich kann keinen Ritter sehen!« und dass er einmal empört von einem Maler sagte: »Mir scheint der Kerl lasiert!« In seinem kleinen Buch über Josef Israels sagt Max Liebermann: Je naturalistischer eine Kunst sein will, desto weniger wird sie in ihren Mitteln naturalistisch sein dürfen. Der Darsteller des Wallenstein, der, wie bei den Meinigern, in echtem Collet und Reiterstiefeln aus der Zeit auftritt, macht nicht etwa dadurch einen wahreren Eindruck. Der Schauspieler muss seine Rolle so spielen, dass wir glauben, er stecke in echtem Collet und Reiterstiefeln. Israels wirkt naturalistischer als unsere Genremaler, nicht obgleich, sondern weil er weniger naturalistisch malt als sie. Auch Liebermann selber war kein Naturalist im orthodoxen Verstande. Vielmehr hat er sich immer an seinen Ausspruch gehalten: Zeichnen ist die Kunst wegzulassen. Er gelangt zu der Natur gerade von der entgegengesetzten Seite wie Leibl. Seine Landschaften sind von einer Innigkeit und Klarheit, wie sie nur aus der Sehnsucht eines geistreichen Großstädters geboren werden kann. Liebermanns Kunst hat einen altberlinischen Fontanezug. Sie ist warm, aber ganz unsentimental. Sensitiv, aber wortkarg. Pathosfrei, aber pointenreich. Und in den Porträts voll unterirdischem Humor. Das Proletariat schildert er weder heroisierend noch mitleiderregend, sondern stellt es einfach hin als ein Stück gemaltes Leben. Böcklin. Böcklins Ruhm ging infolge der Trägheit des deutschen Publikums erst sehr spät auf, denn er hätte verdient, Pilotie zu überstrahlen, und ist heute bereits wieder verblasst. Man könnte Böcklin als den letzten der Deutschrömer bezeichnen. Er fasste alles zusammen, was diese jemals erstrebt hatten: die antikisierende Allegorik Winckelmanns, die germanisierende Romantik der Nazarener, die klassizistische Komposition der Cornelianer, die Gedankenkoloristik Feuerbachs, die ganze Entwicklung von Mengs bis Marais. Er malt oft prachtvoll, kann es sich aber nicht versagen, in seine Farbendichtungen noch obendrein Metaphern und Anekdoten hineinzustellen. Allerdings sind diese sehr saftig, jene sehr körperlich. Er besitzt auch Naturgefühl, aber ein literarisiertes, im Gegensatz zu Schwind, dessen Feen und Waldgeister als selbstverständliche Geburten echter, weil naiver Märchenstimmung, nie stören. Seine Bilder verhalten sich zu Schwinds Schöpfungen wie große Opern zu Volksliedern, Prachtwerke zu Kinderspielbüchern. Auch die Griechen haben Götter gemalt und gemeißelt. Aber diese Nymphen und Nereiden, Dryaden und Tritonen, Zyklopen und Zentauren wurden von ihnen geglaubt, infolge ihrer merkwürdigen Gabe, Geister anzuschauen. Für sie war der Fluss mit dem Flussgott, die Quelle mit der Quellgöttin identisch, Poseidon zugleich die Idee des Meeres und das Meer selbst, Okeanos ein Gott und der Ozean. Diese Vorstellungsweise ist für uns unwiederholbar und daher jeder solche Rekonstruktionsversuch nur gebildete Spielerei, artistischer Atelierscherz und archäologisches Ausstattungskunststück, ganz ebenso wie das Meiningertum und die germanische Mythologie Wagners. Böcklin, der in den 90er Jahren als Symbolist entdeckt wurde, gehört, und zwar als eine ihrer stärksten Potenzen, in die Gründerzeit. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Die übliche Einstiegsfrage, der auch du nicht entgehen wirst: Hast du persönlich ein Verhältnis zu Egon Friedell? Also, würde ich jetzt mal bejahen. Ich bin seit circa 3 Jahren begeisterter Friedell-Leser. Ich zähle mich zu den begeisterten Friedell-Lesern, wie du dich wahrscheinlich selber auch. Meine erste Begegnung mit dem Friedell war vor, würde ich jetzt mal sagen, 6 bis 8 Jahren, als ich noch in Innsbruck studiert habe, bin ich in den Buchladen gegangen, in die Tirolia. Und ich habe mir selber gedacht, ich muss einmal mein geschichtliches Wissen auffrischen. Und habe da das Buch Die Kulturgeschichte der Neuzeit vom Friedell aufliegen sehen. Habe mir gedacht, ah, das klingt gut, das sollte ich mir irgendwie besorgen. War dann aber doch zunächst einmal abgeschreckt durch die Dicke des Buches und habe dann hinten im Umschlag, also außen, über die Informationen über den Autor, habe ich gelesen, dass er Schauspieler ist, Journalist etc., wissen wir ja alles. Und habe dann das Vorurteil gehabt, dass ich von einem Schauspieler, wieso sollte ich da geschichtliches Wissen vermittelt bekommen? Und habe es dann liegen lassen. Aber es ist irgendwo in der Hinterkammer meines Hirns, ist es irgendwie zurückgeblieben, dass es da ein gutes, dickes Buch gibt. Und irgendwann einmal habe ich es dann doch mich dazu entschlossen, das Buch zu kaufen und darin ein bisschen zum Lesen. Und eigentlich war ich von der ersten Minute an, also im Vorwort, das du ja auch, glaube ich, ganz gern hast, war ich von der ersten Minute an begeistert. Seitdem lese ich den Friedell, habe mir auch die Kulturgeschichte des Altertums zugelegt, habe das auch gelesen. Bin jetzt eben gerade das zweite Mal dran bei der Kulturgeschichte der Neuzeit durch deine Radiosendung, die ich jetzt eigentlich fleißig mitverfolge. Und habe auch probiert, die Kulturgeschichte des Altertums nochmal zu lesen. Also ich nehm das Buch immer wieder mal her, lese dann wieder ein paar Essays, die er geschrieben hat, die nicht so in der Kulturgeschichte vorkommen, und bin generell einfach ein großer Fan von Friedell. Das heißt, wie du das in dieser Buchhandlung entdeckt hast, hast du den Namen Friedell gar nicht gekannt. Das Buch ist dir allein aufgrund der Heilsversprechung, dass da Kulturgeschichte drauf stand, aufgefallen. Ganz genau, ja. Dann hatte ich die Tatsache am Klappentext, dass er da als Schauspieler apostrophiert wird, abgeschreckt, aber du hast es trotzdem nicht vergessen. Ja, komischerweise schon, ja. Also es war ganz komisch irgendwie. Also es war da so ein bisschen ein Dünkel. Also ich war während des Studiums, ich habe Medizin studiert und habe da viele Sachbücher gelesen, ernste Sachbücher, habe da viel auswendig lernen müssen und habe wahrscheinlich dadurch, wo ich da so richtig im Fluss drinnen war, im Lernfluss, habe mir gedacht, Wissen bekommt man nur vermittelt, wenn sie ganz streng und sachlich damit konfrontiert wird quasi. Ganz genau kann ich da auch nicht erklären, wieso es irgendwo im Hinterkopf immer war. Ich bin dann immer wieder mal drauf gestoßen. Ich habe von niemandem gehört, dass er das Buch gelesen hat oder sonst irgendwie etwas. Und als ich mich dann entschlossen habe, es zu kaufen, das war auch noch in völliger Unkenntnis des Autors. Erst dann mit der Zeit hat sich da für mich eine gewisse Liebe entsponnen. Auf der Suche nach Sachlichkeit bist du allerdings einigermaßen an den Falschesten geraten. Das kann sehr gut sein. Allerdings in mancher Hinsicht, würde ich jetzt mal sagen. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich dann mich dazu entschlossen habe, das Buch zu kaufen, schon gar nicht mehr so schlimm. Also ich habe dann über andere Quellen auch ein bisschen mein geschichtliches Wissen hoffentlich irgendwie mir zugelegt. Ich finde ja, ohne einen gewissen Background ist es auch ganz schwierig, die Kulturgeschichte zu lesen. Also man muss irgendwie einen roten Faden durch die Geschichte seit dem 14. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, muss man irgendwie schon im Vorhinein haben, dass man das Buch auch wirklich genießen kann. Was mich am meisten reizt an der Kulturgeschichte und an Friedell generell, sind seine philosophischen Aspekte. Also sein Verhältnis zur Philosophie. Und das ist im doppelten Sinn gemeint. Also einerseits die Philosophiegeschichte, er beschreibt die, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich bin sehr interessiert in Philosophie und ich finde, wenn er auf die Philosophen zu sprechen kommt, dann gibt er da einen guten Einblick, sowohl in Kant, also Schopenhauer, Hegel, alle möglichen Leute. Er stellt sie immer in, in den Zusammenhang der Epoche. Also er stellt sie nie isoliert dar, bespricht sie, wie das in vielen Philosophie-Geschichte-Büchern vorkommt, sondern es wird immer, es ergibt sich ganz natürlich, dass jetzt da dieser Philosoph kommt einen Gedankenausdruck, der für wahrscheinlich irgendwie in der Zeit liegt. Und das hat mich fasziniert, also es, zum Beispiel, als, wo er da über das Rokoko spricht und dann über den Leibniz spricht, und das Rokoko, das ist das Kleinliche und das Nippeshafte, ganz typisch ist, wo er dann über den Leibniz sagt, dass der überall in das Kleinste geht und dass sich dort dann erst diese Infinitesimalrechnung ergeben hat, also da, wo die Unendlichkeit dann wirklich entdeckt wurde und praktisch handhabbar war quasi mit seinen Monaden. Also das hat mir gefallen, dass er das in einen Zusammenhang stellt. Die Philosophie mit dem kulturellen Background, der da war. Der zweite Aspekt, die zweite Bedeutung, philosophisch gesehen, wieso Friedell für mich sehr attraktiv ist, ist seine eigene Philosophie, also mit der er an diese ganzen Themen der Kulturgeschichte herangeht. Also für mich ist Philosophie, oder der Kern der Philosophie ist für mich die Verwunderung über diese Welt. Ernste Verwunderung, dass da überhaupt etwas ist, das nicht viel mehr nichts. So, um wieder mit Leibniz zu reden. Und das kommt beim Friedell immer ganz, ganz stark hervor. Also diese Verwunderung, und das zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Und das macht dieses Buch zu einem Genuss zum Lesen, meiner Ansicht nach. Und zwar ohne Dünkel, ohne wissenschaftlichen Dünkel, sondern ganz ehrlich, ganz naiv, ganz, ganz platt fast schon. Aber doch in einer so schönen Sprache kommt immer wieder heraus, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir existieren. Und er geht an das Ganze dann auch noch in so einer humoristischen Art und Weise heran, dass er sagt, wenn man das Leben eigentlich nüchtern betrachten, dann ist es eine Tragik, dieses Leben. Oder wir sind da für eine kurze Zeit hier auf der Welt und dann sterben wir und wir wissen nicht, wohin es geht. Wir wissen sowieso nicht, was wir tun. Und dann diagnostiziert Friedell dieses Marionettentheater, dieses Kostümschauspiel, das er da abspielen lässt vor dem geistigen Auge des Lesers. Und man merkt immer das leise Lächeln im Hintergrund, dass er sagt, das Leben ist tragisch und wir machen so ein Kasperle-Theater draus. Und das ist einfach meiner Ansicht nach eine tolle oder eine interessante Herangehensweise an diese Welt. Er schreibt auch selber mal, dass Ernst und Humor sich irgendwie in einer Wechselbeziehung, in einer interessanten Wechselbeziehung bestehen. Und das merkt man natürlich auch bei ihm. Also es ist natürlich, er ist humoristisch, aber er kommt dann immer wieder zurück zu einem gewissen Ernst des Lebens. Und bei ihm ist es einfach das Lächeln, das sich aus dem tiefen Ernst speist. Das ist ganz, ganz interessant. In der Philosophie hast du ja auch einiges Rüstzeug erworben. Du hast es im Nebenfach studiert. Mhm, ganz genau, ja. Ich habe während meines Medizinstudiums, ich war schon immer in Philosophie interessiert und habe mich dann entschlossen, ein paar Vorlesungen zu besuchen, und daraus ist sich glücklicherweise dann dank Zuredens meiner Eltern und der Hilfe meiner Eltern, habe ich dann das Studium noch abgeschlossen, und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil Bevor ich studiert habe, habe ich mir schon gedacht, eigentlich kenne ich mich ungefähr aus in der Philosophie. Und plötzlich wird man aber dazu gedrängt, im Studium Philosophen zu lesen oder sich mit Themen auseinanderzusetzen, die ich davor vielleicht nicht mein Hauptinteresse waren, die es aber jetzt plötzlich sind. Und das war eine tolle Erfahrung, und die ich nicht missen möchte. Wir haben im Studium meines Wissens nach nichts über Friedell gehört. Kann sein, dass das vielleicht der doch erwähnt wurde, aber dass es mir einfach nicht im Gedächtnis geblieben ist. Dein Hauptfach war, wie du eben gerade gesagt hast, Medizin. Und hier hast du dich spezialisiert auf ein onkologisches Fach. Also eigentlich ist es die Immunologie, also die Lehre des Immunsystems, aber angewandt auf die Onkologie, also auf den Krebs sozusagen, Krebsheilung. In meiner Forschung haben wir versucht, Zellen des Immunsystems auf eine Art und Weise zu modifizieren, zu manipulieren, dass Tumore abgestoßen werden können durch das körpereigene Immunsystem. Normalerweise das Immunsystem reagiert nicht gegen körpereigene Zellen und da der Tumor ja aus körpereigenen Zellen entsteht, muss man da gewisse Tricks finden. Und das Schöne am Immunsystem ist, dass es eben ein gewisses Arsenal an Waffen bereitstellt und sehr spezifisch ist. Das heißt, das kann man ausnützen und auf eine gewisse Art und Weise therapieren oder versuchen zu therapieren, die bessere Effektivität zeigt als eine pharmakologische Intervention, also Chemotherapeutika, die eigentlich quasi Gift sind für den ganzen Körper. Und ja, also vielleicht gerade, weil wir bei dem Thema sind, ich war immer sehr fasziniert auch vom Immunsystem. Für mich war das auch gerade fast schon eine philosophische Bewunderung, also das Immunsystem, der Komplexität des Immunsystems, dass wir eigentlich so vor uns herleben und währenddessen spielen sich so viele Dinge im Hintergrund ab, immunologisch gesehen, dass wir nicht krank werden, dass wir gar nicht bemerken. Und es war für mich immer ganz eindrucksvoll, also wie das Immunsystem operiert, welche Interaktionen es gibt zwischen verschiedenen Zellen und Organen. Und eine interessante Erfahrung, die ich dann auch in der Forschung gemacht habe, also wenn wir jetzt gerade vom Dilettantismus reden, am meisten fasziniert hat mich das Immunsystem, bevor ich angefangen habe zum Forschen. Weil sobald man dann in der Forschung drinnen ist, sich im Detail verhängt, verliert man man setzt man eigentlich quasi Scheuklappen auf und man verliert diesen großen Rundumblick. Das, was wahrscheinlich der Dilettant im Friedelschen Sinn den Vorteil besitzt, dass er sich alles anschauen kann, dass er das große runde Bild bekommt. Also ich habe meine Zeit sehr genossen als im Labor und die letzten 4 Jahre, aber eben man verengt sich, die Sicht verengt sich. Das heißt, du hast jetzt wieder Bedürfnis nach dem breiteren Blick. Die Immunologie, überhaupt das Auseinandersetzen mit den Tumoren und Tumorwachstum, legt mir jetzt natürlich die Frage auf die Zunge, wie hältst du es mit Friedels Bild vom Darwinismus, dem er ja entgegensetzt, glaubt nicht an das Überleben des Angepasstesten, sondern vielmehr eigentlich an das Überleben des Unpassendsten. Es ist, glaube ich, eine Definitionssache teilweise. Unangepasst, angepasst. Was heißt, also erstens einmal ist die Evolution, wenn die Evolution davon spricht, dass nur das Angepassteste überlebt, dann ist es ja quasi eine Tautologie. Es überlebt, was überlebt. Also es ist etwas, was sich von selbst versteht. Das alleine ist ja nicht die Evolutionstheorie. Dieser alleinige Satz. Im Grunde, wenn man dann in der Evolution sieht, dass wahrscheinlich neue Eigenschaften entstehen, dann ist es von der Außenperspektive natürlich etwas Unangepasstes, weil das verhält sich nicht wie die breite Masse. Aber eben dadurch, dass es sich eine Nische schafft, die Veränderung des Organismus oder was auch immer, gerade auch im Zusammenhang mit einem Tumor, verleiht dann letzten Endes doch einen gewissen Vorteil und plötzlich wird das Unangepasste zum Angepassten. Also ich glaube, der Friedel widerspricht sich gar nicht so sehr mit der Evolutionstheorie. Ich glaube, dadurch, dass dieser Satz, also es überlebt, was überlebt, es überlebt das Angepasste, dadurch, dass das so viel Interpretationsspielraum erlaubt, kann man eigentlich alles daraus ableiten. Das ist ja das Problem. Also man kann aus Widersprüchen alles ableiten und aus analytischen Sätzen, also Tautologien. Gibt es auch Kritikpunkte, wo du meinst, hier irrt Friedel? Auf jeden Fall. Also wenn es ums Inhaltliche geht, ich persönlich finde, immer wenn er politisch wird, dann wird es ein bisschen abgeschmackt. Also, aber das ist schon immer der Fall gewesen, wenn Künstler, oder nicht Künstler, aber wenn man ästhetische Ideen allzu grob umsetzen will, dann wird es abgeschmackt. Das hat bei Platon angefangen, wo er wahrscheinlich seinen Staat umsetzen wollte, wirklich seinen Idealstaat in Syrakus. Und das ist mit dem Friedel sicher nicht anders, wobei er jetzt nicht einen neuen Staat proklamieren will, glaube ich mal zumindest. Aber wenn er irgendwie doch diese stark elitäre Sicht ist, wenn sich das dann auf das Politische übergreift, dann wird es abgeschmackt. Also da würde ich ihn kritisieren. Natürlich muss man auch ein bisschen mit Humor sehen, natürlich sein Bild über, das hast du in deiner Serie schon oft genug wahrscheinlich festgestellt mit deinen Gästen, aber sein Frauenbild, das natürlich noch sehr altmodisch ist. Also es gibt einige Dinge, wo man natürlich nicht konform gehen kann mit dem Fridell, aber wer hat schon eine ganz weiße Weste? Fridell beeindruckt immer wieder mit einem unglaublichen Detailwissen. Sehr oft sind mir die Namen, von denen er spricht, nicht mehr bekannt. In dem Abschnitt, den du gerade gelesen hast, ist es ein bisschen anders. Die meisten kenne ich. Sudermann allerdings zum Beispiel auch nur noch sehr, sehr aus der Ferne, weiß ich, dass das denn mal gab, aber was das genauer war, ja, da muss ich ihm glauben. Wie geht's dir da so? Ganz ähnlich. Also er bringt dann natürlich eine Masse an Leuten, an Epochendetails und architektonische Bemerkungen und weiß Gott was alles. Das ist für mich nicht mehr überschaubar. Aber er bietet natürlich auch dadurch eine Anregung, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ich finde, solange man das nicht wirklich macht, kann man das Ganze lesen, aber es muss einen ja auch wirklich ansprechen. Also man muss sich, glaube ich, dann auch wirklich, wenn es einen interessiert, dann sich mit diesen Dingen auseinandersetzen und sich inspirieren lassen von Fridell. Mich persönlich zum Beispiel hat er, ich meine jetzt wieder auf der Ebene der Philosophie, aber durch seine lockere Art zu philosophieren, eigentlich so wie sie meiner Ansicht nach das Optimale dasteht, hat er mich angeregt, jetzt wirklich einmal mich näher mit der Primärliteratur auseinanderzusetzen. Habe wirklich auch mal die Kritik der reinen Vernunft wirklich einmal durchgelesen. Ich habe es zwar in der Philosophiestudium angerissen, aber niemals ganz gelesen. Galt immer so als das rätselhafte Werk, wo man jahrelang studieren muss. Und da habe ich mir das einfach mal gekauft und habe durch den Fridell angeregt, das mal durchgelesen. Das war eigentlich ganz angenehm. Man muss ja nicht immer alles gleich verstehen und so fort. Man kann ja dann spielen mit diesen Dingen. Also zur Primärliteratur gehen, dann wieder nachlesen, was hat eigentlich der Fridell dazu gesagt. Und so gibt es ja hin und her, wo das Ganze dann Spaß macht, die Beschäftigung mit Philosophie, aber auch anderen kulturellen Sachen. Also er nennt auch einige Historiker. Ich meine, den Mommsen zum Beispiel habe ich auch gekannt, ja, vom Namen her. Aber und ja, irgendwie hätte ich einfach mal Lust da drinnen jetzt zum Lesen. Und jetzt, wenn er da über Sudermann und Co. redet, referiert, dann denke ich mal, oder gerade den Ibsen zum Beispiel, der ja ein Säulenheiliger ist bei ihm. Ich persönlich, weil ich mich mit der Literaturgeschichte nicht so auseinandergesetzt habe, europäischen, habe Ibsen jetzt immer nur vielleicht ganz ferner mal gehört. Aber mir würde es irrsinnig anmachen, den jetzt mal zum Lesen und mal ein Theaterstück anzuschauen und so weiter. Also das ist, wenn man inspiriert werden will, wenn man irgendwie angeregt werden will, zur Aktion, dass man etwas macht, dann lege ich jedem den Fridell ans Herz. Muss man natürlich mögen trotzdem. Wie geht's dir, wenn du sagst, du liest dir gerade mit der Kulturgeschichte des Altertums, die ja ziemlich anders geschrieben ist, wo der Humor einen wesentlich kleineren Raum bekommt, dafür die Fakten weit mehr im Vordergrund stehen? Also ja, also wie du schon richtig sagst, es ist ein bisschen ernster, die Kulturgeschichte des Altertums, anders, aber es spricht doch noch der Fridell heraus. Also man merkt es schon noch, also ganz stark. Manchmal werden Dinge lapidar hingeworfen. Die Geschichte mit dem Altertum ist natürlich schwieriger. Also er sagt ja auch, diese Völker, diese alten Völker, Ägypten, Babylonier, wir können das nur noch rekonstruieren. Die sprechen nicht mehr zu uns. Und ich glaube, er ist da ganz ehrlich. Also sie sprechen nicht zu ihm in dem Sinne, wie die neuere Zeit, die er nachvollziehen kann, doch noch durch ihn vielleicht irgendwie durchspricht, weil er noch in der Moderne verankert ist. Und dadurch ist er ja genötigt, eigentlich mehr sich auf das Äußere zu beziehen. Aber er beweist auch dort ein irrsinniges Detailwissen und versucht dann doch immer eine Idee oder einen Gedanken auszudrücken, der wahrscheinlich diese eine oder andere Kulturepoche charakterisiert. Also ich denke da jetzt gerade, das bleibt dann auch im Gedächtnis, wenn er die Ägypter als Kinder bezeichnet quasi oder wenn er den Kretern auf Kreta als die ersten Impressionisten bezeichnet und so Dinge einfach. Da kriegt man dann plötzlich eine Idee, man fühlt sich verwandter mit ihnen, als man eigentlich wirklich ist. In der Tat hat er ja in der Kulturgeschichte der Neuzeit vor dem Abschnitt über den Klassizismus geschrieben. Bevor man den Klassizismus verstehen kann, muss man das klassische Griechentum verstanden haben. Und das ist ja nun wirklich sein Spezialgebiet. Und das waren dann 5 Sendungen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in denen ich gezwungen war, Fachleute zu nehmen, die, also zumindest Menschen, die gut Griechisch konnten, weil sie gespickt war mit griechischen Zitaten. Und diejenigen, die jetzt tatsächlich da aus der Altphilologie kamen oder aus der Althistorik und der Archäologie, haben ihm alle ein unglaubliches Fachwissen konzidiert, das teils, wie mir gesagt wurde, über den Stand der damaligen Forschung hinausgereicht hat und bis heute Gültigkeit bewahrt. Ja, Wahnsinn, ja, eben durch wahrscheinlich sein Einfühlungsvermögen auch, oder das gewisse, weil Geschichte steht nie einfach nur so da, sondern wird immer interpretiert auf die eine oder andere Weise. Deswegen nimmt er sich ja diese Freiheit zur massiven Interpretation heraus. Und die haben mir übrigens sehr gut gefallen, diese Folgen über die Klassik, über die klassische Periode. Überhaupt die Überschrift schon, die Erfindung der Antike, oder war wieder wirklich prägnant auf den Punkt gebracht. Und glaube sehr wohl, dass man da einiges lernen kann, auch von der Kulturgeschichte des Altertums. Angelegt war das Ganze ja auf eine Gesamtgeschichte der europäischen Menschheit. Fehlen tut das Kapitel von der Römerzeit bis zur Schwarzen Pest, das durch den Nationalsozialismus verhindert wurde. Leider, ja. Das habe ich mir auch schon sehr oft gedacht. Also das wäre noch eine schöne Abrundung seines Projekts gewesen, natürlich. Aber hat nicht sollen sein. Ist leider anders gekommen. Hast du einen Lieblingstext von Friedel? Also das Vorwort von der Kulturgeschichte der Neuzeit hat mir sehr gut gefallen. Kommt gleich am Anfang schon vor. Alle Dinge haben ihre Philosophie. Das heißt, überall liegt wahrscheinlich etwas Verborgenes. Irgendwo spricht sich ein Gedanke, das Ding an sich irgendwo aus. Ansonsten eben, was wir jetzt gerade besprochen haben, diese Erfindung der Antike, ich finde, das hat er sehr, sehr gut und sehr toll dargelegt. Dann die einzelnen Beschreibungen der Philosophen. Schopenhauer, finde ich, beschreibt das sehr, sehr schön. Auch Kant, also dass er wirklich diese Grundgedanken vermittelt. Das sind Texte, die mir sehr gut gefallen. Wenn ich jetzt einen einzigen Lieblingstext auswählen müsste, würde mir schwer fallen. Wahrscheinlich doch das Vorwort, ja. Gibt es einen Lieblingsgedanken bei Friedel? Wahrscheinlich der Gedanke, dass sich überall, also in der ganzen Geschichte, immer ein Hauptgedanke ausdrückt, auf irgendeine Art und Weise. Und dann vor allem in der Kunst oder in gewissen Menschen. Das sind dann für ihn die Genies wahrscheinlich. Aber es ist zwar nicht unproblematisch, weil die Zeit ist immer komplexer, als man es beschreibt, aber sie gibt doch irgendwie ein Rüstzeug zur Hand, dass man dann diese Epoche versteht. Und wenn er dann so kurze Schlagwörter gibt, dann gefällt mir das immer. Also, dass sich da ein gewisses Kostüm der Zeit in verschiedener Art und Weise, also sowohl das richtige Kostüm als auch das gedankliche Kostüm einer gewissen Zeit niederschlägt. Zum Beispiel hat mir ganz gut gefallen, wenn er sagt, in der Barocke war die Marionette das Ideal, das man nachahmen zu versucht hat. Das sind witzige Gedanken, aber sie machen etwas anschaulich, also wie man sich halt so marionettenmäßig bewegt, und das ist dann aber doch, kann doch anmutsvoll sein. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Matthias Zech. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 27. Februar 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/friedel nachgehört werden.